Lektion 17. 17a. 17a. Послушайте, как планируют рекламную кампанию. Hören Sie gut zu. Man könnte die Flugblätter als Wurfsendung rausgehen lassen. Hört sich gut an. Sabine, lass mal deine Entwürfe sehen. Ich habe 3 verschiedene. Die können sich aber alle sehen lassen. Wie sieht's denn mit den Slogans aus? Ich finde, wir sollten die Qualität des Produkts hervorheben. Was wir uns genau überlegen müssen, ist, wie sich diese Werbekampagne auf Dauer gestalten lässt. Wir müssen demnach das Allgemeinpublikum ansprechen. Genau. Hören Sie gut zu und wiederholen Sie. Рекламные листовки можно бросать в почтовые ящики. Man könnte die Flugblätter als Wurfsendung rausgehen lassen. Звучит неплохо. Hört sich gut an. Сабина, давай посмотрим твои эскизы. Sabine, lass mal deine Entwürfe sehen. У меня 3 разных. Ich habe 3 verschiedene. Все 3 можно рассматривать. Die können sich aber alle sehen lassen. Как насчет слоганов? Wie sieht's denn mit den Slogans aus? Думаю, основной упор нам следует сделать на качестве продукта. Ich finde, wir sollten die Qualität des Produkts hervorheben. Особенно подробно нам нужно обдумать, как рассчитать эту кампанию на долгий срок. Was wir uns genau überlegen müssen, ist, wie sich diese Werbekampagne auf Dauer gestalten lässt. То есть мы должны привлечь среднего клиента. Wir müssen demnach das Allgemeinpublikum ansprechen. Вот именно. Genau.